Расскажите, где и как появилось блюдо фондю? Фондю. Der Begriff Fondue ist abgeleitet vom französischen fondre, das Schmelzen, Zergehen lassen heißt. Ob aber das Fondue erstmals auf einer Schweizer oder französischen Alp gegessen wurde, da scheiden sich bereits die Geister. Erstaunlicherweise gehen erste Erwähnungen in Schriften Homer, Ilias zurück in die griechische Antike, wo über ein ähnliches Gericht aus Schafskäse berichtet wird. Seine Geschichte ist Jahrhunderte alt und beginnt in den Alpen, wo die Sennen damals noch stärker von der Umwelt abgeschnitten waren. Ihre Grundnahrungsmittel waren aber bereits damals Brot und Käse, was fast zwangsläufig zum Fondue führen musste, vor allem dann, wenn es draußen so richtig kalt war. Über die Jahre hinweg wurden die Rezepte immer mehr verfeinert. Der Wein als Zutat im Fondue wird erstmals 1911 erwähnt. Kirsch folgt 10 Jahre später. Der Slogan Fondue ist gut und Gite, Gite, Lune, Figugegel wurde während der Weltkrise in den 30er Jahren erfunden, um den schleppenden Verkauf anzukurbeln. Als in den 40er Jahren sogar die Armee ihre Küchen mit Caquelon ausrüstete, war der Siegeszug des Fondues nicht mehr aufzuhalten. Die Soldaten brachten die Spezialität nach ihrem Militärdienst mit nach Hause und schon bald erfreute sich das Fondue größter Beliebtheit in der ganzen Schweiz. Noch heute sind es übrigens meistens die Männer, die sich um die Zubereitung des Fondues kümmern.